Hallo. Also, genau, wie ihr vermutlich mitbekommen habt, hat die brutale Ermordung von George Floyd ja zu zahlreichen Riots und einer massiven Debatte über Rassismus und Gewalt in der Polizei geführt. Das Thema ist ja aber eigentlich altbekannt und die meisten von uns haben sich sicherlich schon mal mit der Problematik auseinandergesetzt. Wir finden es dennoch wichtig, sich auch jetzt ganz aktuell damit auseinanderzusetzen, finden, dass es dringend nötig ist, weil die Polizei eben auch ganz aktuell tötet und das oftmals aus rassistischen Motiven. Und in vielen der Fälle, die es gibt, wurde bis heute keine Gerechtigkeit hergestellt. Wir haben uns für den Abend drei verschiedene Blöcke ausgedacht. In dem ersten wollen wir so die Entstehung und die Geschichte der Polizei ein wenig analysieren und wollen dann im zweiten Teil die Ereignisse und Entwicklungen der letzten Jahrzehnte noch mal ein bisschen intensiver betrachten. Da auch ein bisschen gucken, welche Strukturen gibt es da in der Polizei, was gibt es für aktuelle Skandale, aber auch positive Entwicklungen sowohl in den USA als auch in Deutschland. Und der dritte Teil beschäftigt sich eher so mit konkreten Beispielen zu Alternativen zu Polizei und Justiz. Zwischendurch und vor allem am Ende möchten wir mit euch diskutieren und wir haben gedacht, dass wir den Input so in einer Stunde ungefähr abwickeln wollen. Wir haben natürlich auch gemerkt, dass es zahlreiche weitere Themen gibt, über die wir hätten reden können. Aber wir haben uns jetzt erstmal auf diese beschränkt. Wahrscheinlich hätte man zu zahlreichen weiteren Themen, die damit im Zusammenhang stehen, ganze Veranstaltungsreihen füllen können. Uns geht es vor allem darum, dazu anzuregen, sich mit dem Thema intensiver zu beschäftigen, sich darüber auszutauschen. Und vor allem möchten wir euch Argumentationswerkzeuge anbieten und hoffen, dass ihr euch darauf aufbauend eine fundierte eigene Meinung bilden könnt, die euch dann hilft, in Diskussionen über Gewalt und Rassismus in Polizei und Justiz besser argumentieren zu können. Wichtig ist uns auch, dass wir uns in unserem Widerstand ernst nehmen. Also wir haben zum Beispiel eben nochmal in unseren Diskussionen im Vorfeld festgestellt, dass der Fall von Uri Jalloh über 15 Jahre her ist und noch immer gibt es keine Gerechtigkeit. Und wie können wir sowas eigentlich geschehen lassen? Das ist so ein ganz, ganz wichtiges Anliegen für uns heute Abend. Und deswegen wollen wir auch später noch darüber reden, wie wir dem was Fundamentaleres entgegensetzen können, als wir das bisher tun. Und uns geht es darum, deutlich zu machen, dass Polizei nicht dazu beiträgt, dass eine gerechtere Gesellschaft entsteht, sondern Gerechtigkeit durch Polizei und Justiz eigentlich immer wieder verhindert werden. Wir vertreten die These, dass Reformen die Ungerechtigkeit, die die Polizei produziert und reproduziert, nicht behoben, also dass durch Reformen diese Ungerechtigkeiten nicht behoben werden können. Und warum das so ist, zeigt sich eigentlich schon im geschichtlichen Kontext der Entstehung der Polizei. Okay. Ich habe mich in letzter Zeit ein bisschen für die Geschichte von Polizei interessiert. Und zwar, weil wenn wir heute davon reden, dass Polizei Unterdrückung und soziale Ungerechtigkeit produziert, also dass dies irgendwie in ihrem Wesen, in ihr als soziales Phänomen, in der Polizei als Institution enthalten ist, finde ich, lohnt sich auch ein Blick in die Entstehungsgeschichte von dem, was Polizei heute ist, also was uns als gegeben normal scheint, um eben nachzuzeichnen, aus was für einem Gesellschaftsverständnis, also aus was für einer gesellschaftlichen Entwicklung Polizei kommt. Also um den Charakter von dieser Institution verstehen zu können. Und dazu würde ich euch gerne einen ganz, ganz kurzen geschichtlichen Input geben mit dem Blick in verschiedene Länder. Vor allem um die Beziehung von Polizei zu Kapitalismus und Kolonialisierung herauszuarbeiten. Das wird natürlich kurz und unvollständig sein, denn heute geht es uns ja eigentlich um die Aktualität, also was wir heute hier damit machen können. Und in diesen paar Minuten will ich mit euch die Geschichte der Polizei in Frankreich, in Großbritannien, in den USA und auch ganz kurz in Deutschland streifen. Genau, und euch dann auch kurz Raum für eure Gedanken geben. Ich würde mit einem einleitenden Gedanken anfangen, und zwar ist die Frage danach, was Polizei als exekutives Organ des Staates eigentlich ist, ja auch irgendwie die Frage danach, wer das Recht hat, Gewalt auszuüben oder Gewalt ausüben zu lassen, um seine Lebensform zu verteidigen. Und dazu gibt es in Europa schon seit sehr langer Zeit verschiedene gesetzliche Festschreibungen. Eine, die ich gefunden habe, zum Beispiel von 1045. Da wird festgeschrieben, dass die Armee und die Aristokratie, also die Oberschicht, dieses Recht haben. Und jetzt springen wir nach Frankreich ins 16. Jahrhundert. Da war das Recht auf Selbstverteidigung, also das Recht auf die Verteidigung des eigenen Lebens, des eigenen Körpers und das Recht auf Justiz, also darauf einen Prozess zu haben, der irgendwie Gerechtigkeit produziert, auch für die Oberschicht reserviert, also für die Aristokratie. Die hatten das Duellrecht, die konnten Pistolen tragen. Und gleichzeitig fand das Ganze ja auch in dem Kontext der Kolonialisierung statt. Frankreich ist ein Land, das eine sehr lange Kolonialgeschichte hat mit sehr vielen Kolonien. Und im 16. Jahrhundert wurde der sogenannte Code Noir erlassen. Der sah die Entwaffnung von Sklavinnen vor, von allem, was sie zur Revolte befähigt. In anderen Ländern mit langer Kolonialgeschichte gab es auch solche Codes, zum Beispiel in Spanien 1768, genau der gleiche Code. In der Geschichte Frankreichs wurden solche Codes immer wieder erlassen und erneuert, zum Beispiel 1851 für Algerien, das damals unter französischer Herrschaft war, nach dem gleichen System, dass die Leute in Algerien nicht das Recht hatten, Waffen zu tragen. Das weitete sich dann sogar auf Kampfkunst, also Selbstverteidigungssport aus. Im 17. Jahrhundert in Frankreich war der Polizeikörper für ganz viele verschiedene Aufgaben zuständig, zum Beispiel für Markt, für Sicherheit, für Ordnung, für Sauberkeit, gegen Diebstähle, also für die Aufklärung von Diebstählen. Und nach der Revolution wurde dann die Gendarmerie geschaffen, die es auch heute immer noch gibt. Und das war der Anfang von einem Prozess der Institutionalisierung von bewaffneten Polizeieinheiten in Frankreich. Und die Police Nationale, also die nationale Polizei in Frankreich, die auch heute immer noch operiert, wurde 1941 im Regime Vichy gegründet von dem General Pétain, der mit den Nazis kollaboriert hat. Und zwar auch genau mit dem Ziel, die von Nazi-Deutschland nicht besetzten, also die freien Zonen anzugreifen und zu erobern. Ja, an dieser Stelle vielleicht ein ganz kurzer Einschub. Woher kommt denn das Wort Polizei? Da habe ich mich auch irgendwie gefragt. Im 17. Jahrhundert taucht das Wort gute Policy auf, also mit C-E-Y. Das heißt so viel wie gute Verwaltung. Und das hat mit dem Aufkommen der Denkströmung des Liberalismus zu tun. Der kommt ja auch aus Großbritannien, war dort sehr groß im 17. Jahrhundert, da hat es angefangen. Und diese Denkschule hat so ein bisschen als Idee, dass der Staat die Bürger vor Eingriffen in Freiheit und vor Eingriffen in ihren Privatbesitz zu schützen hat. Und daraus leitet sich ein repressives Element ab. Zum Beispiel John Locke, das ist so einer der Urväter des Liberalismus, der hat das so ausgelegt, dass der Staat das Recht hat, jene zu bestrafen und ihre Freiheit zu berauben, die den Privatbesitz, das Privateigentum anderer nicht respektieren können. Und jetzt springen wir zur Geschichte der Polizei in Großbritannien. Im 18. Jahrhundert bildeten sich dort sogenannte Prosecution Societies heraus. Das waren sowas wie Kooperativen von Besitzenden, von Händlern, die gegenseitig aus einer gemeinsamen Kasse sich ihren Besitz bewacht haben, Richter bezahlt haben, Prozesskosten bezahlt haben. Das war damals sehr teuer und musste aus eigener Tasche bezahlt werden. Für Criminal Investigations so eine gemeinsame Kasse hatten. Und im 18. Jahrhundert war es in Großbritannien dann eben so, dass eine Klasse von Besitzenden, also von Händlern, auf dem Weg war, ihr Recht auf Selbstverteidigung und auf Privatbesitz zu bekommen, während andere Klassen davon ausgeschlossen waren. Also dazu keinen Zugang hatten einfach. 1829 wurde in Großbritannien die Institution Polizei, also so wie wir sie heute kennen, mit Uniformen und allem drum und dran gegründet. Und ihre Aufgabe war die Aufklärung von Verbrechen. Das war in der Zeit, als die Industrialisierung ganz hoch im Kurs war, als die Kriminalität in Großbritannien auch sehr rasant angestiegen ist. Also auch genauso wie die Kluft zwischen Arm und Reich sich sehr, sehr schnell vergrößert hat. Also da es einen Prozess von Konzentration von Kapital in den Händen von wenigen, zum Beispiel Fabrikbesitzenden gab und viele Arbeiterinnen das, was sie zum Leben brauchten, also Nahrungsmittel, einfach nicht hatten. Das heißt, die Polizei wurde in einem Moment in Großbritannien zu einer Zeit geschaffen, um die Bestrafung von jenen zu gewährleisten, die klauen mussten, um zu überleben, also sprich zum Schutz des Kapitals. Und jetzt springen wir in die USA. Das ist natürlich aufgrund von dem aktuellen Kontext interessant, da auf die Geschichte der Polizei zu gucken. aber auch, weil es in den Nord- und in den Südstaaten verschiedene Wurzeln der Institution Polizei gibt, die sich später dann natürlich vermengen. In den Nordstaaten herrschte dieses britische Polizeiverständnis vor, also was ich gerade so ein bisschen versucht habe abzuleiten aus dem Liberalismus. Während in den Südstaaten die größte Angst von europäischen Kolonisateurinnen es eben war, dass es einen Aufstand von Sklavinnen gibt, weil sie eben die Mehrheit der arbeitenden Bevölkerung waren. Und zu diesem Zweck wurden sogenannte Sklavinnenpatrouillen gegründet. Also das waren Milizen, bewaffnete Milizen. Weiße Männer wurden dazu verpflichtet, zu patrouillieren und die Bewegungsfreiheit der versklavten Bevölkerung einzuschränken, sie einzuschüchtern. Es gab so zum Beispiel so Papiere, die Sklavinnen ausgestellt wurden, damit sie sich von A nach B bewegen konnten oder nicht. Sie durften die Sklavinnen auch bestrafen. Nach dem Ende des Bürgerkriegs in den USA 1865 wurden diese bewaffneten Milizen, diese Sklavinnenpatrouillen, dann zur Polizei institutionalisiert. Also sie sind in die Institution Polizei übergegangen. Und ihre Aufgabe war eben die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung, die auf der Ausbeutung von schwarzen Menschen basiert. Ja, und jetzt ein Blick nach Deutschland, besonders um zu zeigen, dass es keinen legislativen Akt braucht für die Polizei, um die Unterdrückung von Minderheiten zu gewährleisten. In Deutschland gab es im 19. Jahrhundert auch schon so militärische Gendarmerie-Schulen. Und erst im 20. Jahrhundert gab es die Polizei auf kommunaler Ebene, also so auf Ebene der Städte wurde das dann organisiert, auch so mit so eigenen Polizeischulen, in Hannover zum Beispiel. Also als Interventionsmacht im Alltag der Menschen, lokal sozusagen, ist diese Institution hier noch recht jung. 1933 wurde die Polizei dann nur noch an der Schusswaffe ausgebildet, also nicht mehr am Polizeiknüppel. 1938/39 wurde weltanschauliche Schulung ein Prüfungsfach für die Polizei. Und bevor dann nach 45 die Polizei als Institution in Deutschland zentralisiert wurde, also mit Ausbildung und so zum Beispiel auch, ist noch wichtig zu sagen, dass in Deutschland die Vernichtung von jüdischen Menschen eine polizeiliche Operation war. Also es gab dazu keinen Führerbefehl, es gab keinen legislativen Akt. Und was dazu geführt hat, also wie heute auch immer noch, wurde die polizeiliche Aufgabe der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung, also um jene zu schützen, die die Macht haben, gesellschaftliche Verhältnisse zu ihren Gunsten auszulegen, als einen Eingriff in alle Lebensbereiche sehr breit definiert, was der Polizei einen unglaublichen Handlungsspielraum gegeben hat und immer noch gibt. Ja, der Input sollte sehr kurz sein. Also ich habe einen geschichtlichen Rückblick hier versucht und versucht, die Verbindung der Institution Polizei zu Kapitalismus und Kolonialismus aufzuzeigen, also um zu zeigen, dass es Polizei genau deshalb gibt. Und würde mich freuen, von euch ein paar Gedanken dazu zu hören. Natürlich war das jetzt extrem bruchstückhaft und unvollständig und in der kurzen Zeit kann man auch nicht so viel sagen. Aber ich hoffe, dass das trotzdem was ausgelöst hat und würde euch jetzt vorschlagen, dass wir vielleicht so eine kurze Murmelrunde machen, also dass ihr so mit euren Nachbarn sprecht, was ihr so dazu denkt. Und dann fände ich es auch schön, so ein paar Stimmen zu hören, was jetzt dem noch unbedingt hinzuzufügen wäre, also was zu ergänzen gibt. Bestimmt sehr viel. Also nur so ein paar Minuten, dann geht's weiter. Ich habe das Mikro ja gerade schon bekommen. Und zwar haben wir eben geschichtlich, zeitlich in der NS-Zeit quasi aufgehört. Und da denke ich, ist es nur noch mal kurz wichtig zu erwähnen, dass ja diese sogenannte Entnazifizierung nie in vollem Umfang so stattgefunden hat, dass verhindert wurde, dass irgendwelche Menschen, die wichtige und hohe Positionen im Nationalsozialismus hatten, danach einfach weiter Politiker werden konnten und auch dementsprechend irgendwie ihre Ideologie in die unterschiedlichen Ämter von halt einfach Parteipolitik bis hin zu Verfassungsschutz tragen konnten. Ab 2000 dann und auch vorher schon bildete sich das rechtsextreme Terrornetzwerk NSU, Nationalsozialistischer Untergrund, welches für eine Mordserie verantwortlich ist, die über 7 Jahre ging. Und da gibt es dieses Zitat, der Verfassungsschutz hat mitgeschossen, wie auch oft sonst gesagt wird, die AfD hat mitgeschossen oder Seehofer hat mitgeschossen, was halt oft eine Metapher ist. Aber in den NSU-Morden ist es so, wie auch viel thematisiert, wurde, dass der Verfassungsschutz da eine bedeutende Rolle hatte und sich in so viele Sachen verstrickt hat und von Aktenschreddern bis anwesend sein im Internetcafé, wo Halit Yozgat erschossen wurde, und behaupten, nichts mit davon mitbekommen zu haben, zeigt auf jeden Fall auf, also ist einfach nur weniger als die Spitze des Eisbergs von der Mitverantwortung, die der Verfassungsschutz da trägt. Und trotzdem wurde sich auf diese These von einem Tätertrio geeinigt und Menschen wie Temme, der ein Verfassungsschutzbeamter war, noch viele andere sind noch immer frei. Und es gab über 40 beteiligte V-Männer und Frauen in den unterschiedlichen Verfassungsschutzbehörden bis zum militärischen Abschirmdienst, die im Umfeld des Trios waren. Und das ist noch eine sehr kleine Schätzung oder Zahl. Bei der Urteilsverkündung applaudierten und jubelten Nazis, während Angehörige noch immer zum Beispiel in Köln für ein Mahnmal kämpfen und Gedenkmal. Genau, aber nicht nur der Verfassungsschutz ist ein hochproblematischer Verein mit Wurzeln in der NS-Zeit und daran beteiligt, die rassistischen Verhältnisse aufrechtzuerhalten und Betroffene zu kriminalisieren mit der Polizei, also sondern auch die Polizei. Das hat sich vor allem bei den NSU-Morden gezeigt, wie dort auch die Angehörigen von Polizei und Presse immer wieder beschuldigt wurden und ihnen unterstellt wurde, dass da irgendwelche rassistischen Stereotype ausgepackt wurden, dass die der Grund für die Morde wären und kein rechtes Terrornetzwerk, obwohl das immer wieder angeklagt wurde. Aber neben all diesen Dingen ist auch die Polizei selbst auf den Morde verwickelt, wie ja auch da hinten zu sehen war. Und deswegen folgt jetzt eine unvollständige Chronologie mit einigen Fällen. Und aufgrund der zeitlichen Nähe zum Todestag würde ich kurz den Mord an Carlo Giuliani erwähnen, der vor 19 Jahren am 20. Juli in Genua im Zuge der Proteste gegen den G8-Gipfel erschossen und danach überfahren wurde von Polizisten. Und heute vor 19 Jahren, am 22.07., folgte der Überfall auf schlafende Menschen in der Diaz-Schule, ebenfalls in Genua, wo Menschen eine Erste-Hilfe-Station hatten und einen Protest Lager und dieser Überfall, der so brutal war, dass fast 100 Menschen verletzt wurden und traumatisiert mit bleibenden Schäden, wurde erst 14 Jahre später vom Europäischen Gerichtshof als Folter deklariert. Aber die Konsequenzen blieben auf jeden Fall überschaubar und es bleiben Unklarheiten darüber, wie die Befehlsketten abliefen, wer befohlen hat, die Menschen im Schlaf zu überfallen, welche Rolle das Innenministerium und Berlusconi selbst hatte. Und auch der Innenminister, der mit bei der Polizei auf der Station war und wer die Molotow-Cocktails später in der Schule versteckt hat, um rechtfertigen zu können, dort die Menschen so brutal überfallen zu haben. Und genau solche Verhaltensweisen sprechen halt gar nicht für eine Polizei, die sich eigentlich für Recht und Ordnung einsetzen soll und stehen auch irgendwie stellvertretend dafür, dass die Polizei in so vielen anderen Fällen sich oft nicht so schade ist, zu lügen oder nach Rechtsübertretungen oder Verbrechen noch viel mehr Verbrechen zu begehen, um die ursprünglichen zu vertuschen. Schauen wir aber auf Deutschland wieder und die Tradition von Morden im Zuge von Abschiebeflügen, gibt es den Mord an Amir Agib, der am 28. Mai 1999 von Frankfurt mit einer Lufthansa-Maschine abgeschoben wurde. Über Kairo in den Sudan hätte er abgeschoben werden sollen, nachdem er auf einer Polizeiwache einen Diebstahl seiner Jacke melden wollte. Aber er wurde halt in Abschiebehaft gesetzt und abgeschoben, obwohl es da auch andere Meinungen zu gab und er mit seinem Anwalt dagegen vorgegangen ist. Passierte das trotzdem auch, dass sein Bruder im Bürgerkrieg bereits verstorben war und der andere Bruder inhaftiert, hat natürlich nichts zur Sache getan. Und im Flugzeug hat er sich, also er wurde gefesselt in dieses Flugzeug gebracht, mit einem Motorradhelm auf, dort hat er sich versucht zu wehren und wohl gegen den Tritt, gegen den Sitz vor sich getreten. Und als Reaktion haben die Beamten oder Polizistinnen, die ihn begleitet haben, ihn so gedrückt nach vorne, dass er sich nicht weiter wehren kann. Und als sie gelandet sind, mussten sie merken, dass er erstickt war. Und es wurde festgestellt, Erstickungstod durch massive, gewaltvolle Einwirkung oder Fremdeinwirkung. Und auch schon 5 Jahre später, 1994, hat Kola Bankole einen Abschiebeflug nicht überlebt, da Gewalt von den begleitenden Polizisten ausgegangen ist. Und das Ganze hat auch nie Konsequenzen gehabt für, oder großartige Konsequenzen für die involvierten Beamtinnen. Und die Verfahren werden eingestellt oder es werden vielleicht mal 2000 Euro an die Mutter des Ermordeten bezahlt. Und irgendwie, es wird weniger als ein Jahr Haft gegeben, weil es ja unverhältnismäßig sei, wenn ein Polizist danach seinen Beamtenstatus verlieren würde. Und da habe ich heute noch gelesen, wie sehr es auf den Punkt gebracht wird, wie eine Unverhältnismäßigkeit, dass irgendein Polizist, nachdem er wen ermordet hat, seinen Beamtenstatus verliert, damit aufgewogen wird, dass halt jemand getötet wurde. Weitere Fälle sind zum Beispiel Brechmitteleinsätze an Laie à la Meconde, der kurz vor Silvester in Gewahrsam kam, um mögliche Drogen in seinem Körper zu finden und der das neue Jahr 2005 nicht mehr erleben konnte, weil er 11 Tage ins Koma gefallen ist, nachdem ihm halt Brechmittel zwangsverabreicht wurde und unendlich viele Liter Wasser, sodass er am 8. Januar starb. Und das Gleiche geschah auch schon 4 Jahre früher. Michael Paul Nwabuizi, der unter dem Namen Achidi John sich gemeldet oder hatte und bekannt war und der so 2001 in Hamburg umgebracht wurde. Als Reaktion haben einige Bundesländer danach gesagt, es darf keine Brechmitteleinsätze mehr geben. In Bremen gab es den Antrag auch, aber er wurde von einigen Parteien abgelehnt und es musste erst einen eigenen Toten in der eigenen Stadt oder im eigenen Bundesland geben, bis diese Politik geändert wurde. Die deutsche Polizeigewerkschaft ist sich da aber dann trotzdem nie zu schade, aber darauf zu verweisen, dass Menschen, wenn Menschen sich wehren und Zwang angewendet werden muss, aufgrund von Widerstand, dass dann ja das Risiko einer körperlichen Unvorhersehbarkeit in Kauf genommen wird. Und dass man ihm zwar nicht die komplette Verantwortung dafür zuschreiben könnte, aber eine Mitverantwortung mindestens. Ja, weitere Fälle wären das Beispiel von Christi Schwundeck, die 2011 in Frankfurt in ein Jobcenter gegangen ist, um sich dort einen 10-Euro-Vorschuss am 19. des Monats zu holen oder zu erfragen, aber vergeblich den nicht gestattet bekommen hat und daraufhin die Polizei gerufen wurde, um sie rauszuschmeißen. Sie wollte nicht gehen ohne diese 10 Euro, da sie sie brauchte, um Essen zu kaufen, und sie wurde erschossen, als sie auf eine Polizistin losgehen wollte oder losgegangen ist. Es gab keine Aufklärung und auch keine Konsequenzen, da die Notwehrthese immer gut funktioniert. Ich glaube, eines der berühmtesten Fälle, was ja auch schon oder der schon angesprochen wurde, ist der Mord an Uri Jalloh. Bereits der dritte Mord auf der Dessauer Wache, nachdem dort bereits Jürgen Rose oder Hans-Jürgen Rose und Mario Bichtemann ermordet wurden. Und ich gehe davon aus, dass den meisten es bekannt ist, aber ich erwähne es der Vollständigkeit halber trotzdem und treffe auch immer wieder auf Leute, denen der Name nichts sagt oder denen auch das Ausmaß nicht ansatzweise bewusst ist. Und zwar wurde Uri Jalloh 2005 aufgegriffen, auf die Dessauer Wache gebracht, dort gefesselt auf eine feuerfeste Matratze und am nächsten Tag wurde sein verbrannter Körper in dieser Wache gefunden und es wird behauptet, er hätte sich selbst angezündet. Er hatte aber kein Feuerzeug bei, jedenfalls wurde keins bei der Durchsuchung gefunden und auch nicht nach dem Brand. Und er war gefesselt und die Matratze war feuerfest. Und einige Tage später tauchte dann das Feuerzeug auf. Und daran waren Spuren von der Decke, die nicht in dieser Zelle war. Und ich glaube, ich könnte jetzt eine Stunde über Unstimmigkeiten in diesem Fall sprechen. Und es wäre noch immer nur ein Bruchteil von den Gesamtunstimmigkeiten. Ja? Genau richtig. Das Feuerzeug steht deswegen auch als Symbol unter anderem für die Vertuschung von dem Mord an ihm, nachdem er verprügelt wurde und möglicherweise bewusstlos dann verbrannt wurde mit Brandbeschleuniger, weil auf dieser feuerfesten Matratze es unmöglich ist, mit einem normalen Feuerzeug sie anzuzünden ohne Brandbeschleuniger. Das wurde in Gutachten, unabhängigen Gutachten, für die Spenden gesammelt werden mussten, herausgefunden. Und er war auch gefesselt und auch nicht bei Bewusstsein. Und dieses Feuerzeug, was gefunden wurde, hatte wie gesagt Spuren von der Decke dran, die nicht in der Zelle war, und es hatte auch nicht irgendwie Brandspuren, wie es haben müsste, wenn es mit bei ihm gewesen wäre. Und ja, also wirklich, ich kann nur jeder Person ans Herz legen, sich irgendwie damit nochmal auseinanderzusetzen, wenn dazu irgendwie nicht so viel Wissen vorhanden ist, weil es einfach so absurd ist und es auch auf der Website von der Initiative Gerechtigkeit für Uri Jalloh, Breaking the Silence, unendlich viel Wissen dazu gibt und auch eine lange Chronologie des Falls und auch der Repression gegen die Menschen, die sich für Gerechtigkeit eingesetzt haben, von seinem Bruder über seine Mutter bis hin zu vielen Menschen aus der schwarzen Community, die da auch die Hauptarbeit gemacht hat und sich auch oft sehr alleine gefühlt hat. Und dass natürlich auch immer viele solidarische Menschen irgendwie am 7. Januar seit 2005 jedes Jahr nach Dessau fahren und dort mit diese Demos veranstalten, was auch sehr irgendwie powervolle Momente sind, da mit tausenden Leuten Gerechtigkeit für ihn irgendwie ja, einzuklagen und einzufordern. Aber die Gerechtigkeit kommt halt nicht. Und zum Feuerzeug ist es auch so, dass da es auch den Moment gibt, wo symbolisch Feuerzeuge an die vor der Staatsanwaltschaft zurückgegeben werden, um zu verdeutlichen, dass das einfach nicht hingenommen wird. Auf jeden Fall will ich an der Stelle auch wirklich an diesem Beispiel die Frage aufmachen, wie viel mehr Raum für Solidarität denn vielleicht da ist, wenn wir irgendwie alle hier in Deutschland leben, ist irgendwie hier die deutsche Polizei war und natürlich irgendwie hat das natürlich keiner von uns in irgendeiner Form sich irgendwie daran beteiligt oder eine direkte Mitverantwortung, aber trotzdem ist es ja irgendwie unsere Polizei, die mit unseren Steuergeldern zahlen und. Und es ist einfach schwarz auf weiß, Fakt auf unendlich vielen Seiten, dass es deutsche Polizisten gewesen sein müssen, was auch schon so irgendwie vor Gerichten benannt wurde. Aber trotzdem sind sie immer wieder davongekommen. Und letztes Jahr gab es den Vorschlag von der Partei Die Linke in Sachsen-Anhalt, glaube ich, dass es doch einen Untersuchungsausschuss nochmal geben solle, weil es so viele Beweise gibt, dass es halt einfach nicht klar geht, dass es keine Konsequenzen gibt, diese Täter noch immer frei rumlaufen, Ugejalo auch nicht der Erste war. Und da haben dann alle Parteien von CDU über SPD bis Grüne sich enthalten und die AfD hat halt dagegen gestimmt und gewonnen. Und ich persönlich habe auch die Grünen bei Facebook angeschrieben und gefragt, was bei denen schiefgelaufen ist. Und dann meinten sie halt, dass in der Koalition man sich halt an die Vereinbarung halten muss. Und jetzt, als nochmal neue Beweise im Jahr 2020 rauskamen, und also im Detail wird das den Rahmen sprengen, jetzt da auf die Staatsanwaltschaft einzugehen und so weiter, gab es jetzt nochmal einen Vorschlag für den Untersuchungsausschuss. Dieses Mal von der SPD oder so. Und ja, ich denke, es sollte auf jeden Fall im Auge behalten werden. Und nochmal zu dieser Solidaritätsfrage. Ich glaube, es ist super, wenn Menschen zu der Demo kommen, aber ich denke, wie auch mit Black Lives Matter, ist die Frage gerechtfertigt. So, was machen Menschen an den anderen 364 Tagen des Jahres? Und es gibt bestimmt auch Infoveranstaltungen oder Busorga und auch vielleicht Spenden. Und Leute hängen Transpis raus und die Polizei kommt und nimmt die wieder ab oder irgendwie greift Leute dafür an, weil sie es eine Beleidigung findet, wenn das irgendwo geschrieben steht, dass Ugejalo von deutschen Polizisten ermordet wurde, auch wenn sie damit mittlerweile nicht mehr durchkommen. Aber genau, ich glaube, ich würde mir wünschen, dass irgendwie wir sowas nicht hinnehmen und erst recht, wenn es so klar bewiesen ist und es nicht ein Fall ist, jemand ist mit einem Messer auf jemanden zugelaufen und wurde erschossen, was, glaube ich, noch immer problematisch genug ist und es auch andere Umgangsformen mit gäbe. Aber ja, bei so einem klaren Fall, glaube ich, müssen wir uns die Frage stellen, wie wir das hinnehmen können und wie wir damit umgehen können und welche Aktionsformen angebracht wären oder auch, wenn nochmal irgendwie ein Mord passieren sollte. Genau, der letzte Fall, den ich erwähnen werde, wäre noch der von Ahmad A., der wahrscheinlich auch einigen ein Begriff sein wird, kurdischer Geflüchteter, der aufgegriffen wurde, in der Justizanstalt in Kleve gelandet ist. Oder? Bei dem Aufgreifen kam es irgendwie schon auf, dass er nicht übereinstimmt mit dem Gesuchten. Nichtsdestotrotz wurde er festgehalten. Und es war wohl so, dass vorher irgendwo eine Polizistin zwei Akten von zwei unterschiedlichen Menschen zusammengeführt hat, die völlig unterschiedlich aussehen, andere Geburtsorte und nur ansatzweise ähnliche Namen haben. Das ist den Beamten aufgefallen. Trotzdem haben sie ihn erstmal eingesperrt. Und eine Staatsanwältin, das kam jetzt auch erst kürzlich raus, hat sogar noch angerufen und meinte so, hey, ihr habt da irgendwie zwei Akten zusammengeführt, da ist irgendwas schiefgelaufen, wahrscheinlich habt ihr den Falschen eingesperrt. Das wurde wohl zur Kenntnis genommen, aber führte nicht dazu, dass er unrechtmäßig frei wurde. Und nach drei Wochen oder so kam es zu einem Feuer in der Zelle und er war tot oder starb an den Folgen des Feuers. Und auch da funktionierte dann irgendwie irgendeine Gegensprechanlage nicht, hieß es. Und dann mussten irgendwelche Informatiker ein gelöschtes Protokoll wiederherstellen, wo einfach es so sehr an den Fall Ugejalo erinnert und was da am Ende passiert ist, weiß niemand, aber Fakt ist, er war zu Unrecht eingesperrt, da wird jetzt ermittelt, aber auch da ist der Aufschrei viel zu leise. Ja, all diese Fälle haben auf jeden Fall nochmal eine andere Aufmerksamkeit bekommen durch den Mord an George Floyd, der natürlich weltweit irgendwie nochmal eine neue Debatte über Rassismus und Polizeigewalt und Morde durch die Polizei herbeigeführt hat. Und dass ich deswegen jetzt nochmal auf die Situation in den USA eingehen werde. Und da Eurozentrismus und eine Perspektive auf den globalen Norden oder auch irgendwie so Amerika-zentriert zu schauen, problematisch ist, denke ich, sollte das zumindest benannt werden. Aber da das historisch Einmaliges ist, wie viele sagen, was gerade da passiert, denke ich, ist es schon wert, irgendwie auch ein paar Sätze darüber zu verlieren. Und weil auch halt das der Auslöser war, ohne dabei unsichtbar machen zu wollen, wie viel Unrecht überall sonst auf der Welt durch Polizei oder andere Strukturen passiert. Und zwar, sollten wir uns da auch auf jeden Fall kritisch mit unserer Solidarität auseinandersetzen und wir uns alle, aber auch alle anderen weltweit fragen, von sowieso ganz links bis hin in bürgerliche Milieus, warum der Aufschrei erst bei George Floyd stattfand, auch wenn das Video so furchtbar war, falls es Menschen gesehen haben, und nicht schon am Mord von Eric Garner 2014, der mit denselben Worten, letzten Worten ermordet wurde. Und was auch auf Video festgehalten wurde. Oder auch, warum kaum jemand Adama Traoré gedenkt, der auch vor wenigen Tagen, 19. Juli, vor einigen Jahren in Frankreich auf die gleiche Art und Weise oder vergleichbare Art und Weise wie George Floyd umgebracht wurde. Und das gleiche auch für Mike Van Peter, der im schweizerischen Lausanne 6 Minuten von 6 Polizisten zu Boden gedrückt und getötet wurde. Aber zurück in die USA. Ist es, finde ich persönlich, so schlimm, dass nicht irgendwie, also ich weiß nicht, ob es nicht respektvoll ist, aber dass halt nicht richtig über George Floyd geredet werden kann oder getrauert werden kann, ohne direkt erwähnen zu müssen, zu Recht, warum niemand über Breonna Taylor spricht. Eine schwarze Frau, die mit ihrem Freund zu Hause in ihrem Bett geschlafen hat und von einem No-Knock-Warrant, einer sogenannten Durchsuchung ohne Ankündigung, die eigentlich auch nicht rechtsmäßig ist, überrascht wurde und erschossen wurde in ihrem Bett, weil ein Mensch gesucht wurde, der eigentlich schon in Haft saß und wo man dachte, es wäre vielleicht ihr Freund. Und dass sie auch nur stellvertretend steht für die vielen schwarzen Frauen, die in den USA umgebracht werden, und wo es eine eigene Kampagne und einen Hashtag für gibt, der Say Her Name heißt, um das auch zu unterstreichen und nicht unsichtbar zu machen. Und dass das Gleiche auch für alle schwarzen Transidentitäten gilt, die in der breiteren Öffentlichkeit kaum einen Raum haben. Und dass zum Beispiel Tony McDade, ein schwarzer Transmann, auch wenige Tage nach George Floyd umgebracht wurde, erschossen durch die amerikanische Polizei oder US-amerikanische Polizei. Und dass auch auf jeden Fall es nicht, sag ich mal, in Twitter ansatzweise irgendwie eine Aufmerksamkeit bekommen hat wie George Floyd. Und genauso auch alle anderen gewaltvollen und transfeindlichen Attacken, wovon besonders trans Women of Color betroffen sind. Ja, nach dem Mord an George Floyd kam es in den USA zu vielen weiteren Morden, wie gerade schon erwähnt. Und die wurden durch die Polizei ausgeführt, aber auch durch Rassistinnen oder Anhänger von White Supremacy Ideologien. Und es kam zu vielen Attacken mit Autos auf Protestierende, wovon auch viele durch die Polizei durchgeführt wurden, auf Video festgehalten. Die Leute lassen sich das aber nicht einfach gefallen, sondern reagieren auch da mit irgendwie Krähenfüßen, die sie hinter ihrer Demo hinterlassen oder Barrikaden, die sie aufbauen, um sich zu schützen vor solchen Attacken. Genauso haben Menschen wie zum Beispiel in Seattle die CHAZ eine autonome Zone gebildet, wo sie sich selbst organisieren und keine Polizei erwünscht ist und die Menschen miteinander halt irgendwie ein gutes Leben ausprobieren oder ja versuchen zu leben. Und auch in vielen anderen Städten gab es solche Entwicklungen. Genauso ist auch Defund the Police als Slogan, Motto und Idee eine Antwort auf die Verhältnisse und die Polizeigewalt. Im ganzen Land finden immer wieder Rallyes mit Bezug auf die eigene Polizei statt, wo es nicht nur darum geht, der Polizei die Finanzierung zu entziehen und umzuverteilen, was ja in den USA auch nochmal eine ganz andere Dimension ist, was halt Bildungs- und Gesundheitssektor angeht und wo halt auch im sozialen Sektor Geld ja nicht vorhanden ist, aber für Polizei und Militär umso mehr, sondern es geht auch schlussendlich darum, die Polizei abzuschaffen. Daran gibt es natürlich auch wieder Kritik, ja, dass halt nicht nur auf die Finanzierung geschaut werden sollte, auch, dass irgendwie, dass es ja auch so viele Forderungen gibt, die Polizei zu reformieren und es vielleicht auch nur temporäre Budgetkürzungen sind, aber aus der Reformierung danach dann vielleicht auch wieder eine neu organisierte, viel besser strukturierte Polizei herausgeht, aber zu Ungunsten der Mehrheitsbevölkerung oder ja, besonders Betroffenen in der Bevölkerung. Genau. Wie eben erwähnt, George Floyds Mord ist jetzt fast 2 Monate her, es ist super viel passiert. Ja, ich glaube, viel Leid und Gewalt und viele Morde durch die Polizei, aber auch sehr viel Solidarität und Zusammenhalt und sehr viele widerständige Momente, die halt auch irgendwie, glaube ich, diese historische Einmaligkeit ein bisschen unterstreichen. Und ob die Entwicklung, dass im ganzen Land Statuen von Sockeln gestürzt wurden und sich die Straße genommen wurde und es kürzlich irgendwie zum Beispiel auch eine größere Auseinandersetzung in Chicago gab um eine Columbus-Statue, wo Leute auch beschrieben haben, dass sie irgendwie zwar nicht geschafft haben, die Statue zu stürzen, aber halt irgendwie völlig neue Formen des gemeinsamen Widerstands kennengelernt haben und nächstes Mal mit halt mehr Leuten besser organisiert und irgendwie stärkeren Seilen oder so wiederkommen. Bis hin zu, dass Polizeistationen niedergebrannt wurden oder andere als autonome Community-Zentren genutzt wurden. Und dieses Niederbrennen von Polizeistationen von wirklich der Mehrheit der amerikanischen, US-amerikanischen Bevölkerung begrüßt und ja, als positiv oder verständnisvoll irgendwie ja, bewertet wurde vor dem Hintergrund der Realitäten. Genau, auch interessant war, als das Weiße Haus gestürmt wurde, beziehungsweise zumindest der Zaun überwunden und Leute da überall bis an die Tore vom Weißen Haus wirklich am Zentrum, sage ich mal, der Macht angeklopft haben und irgendwie ein Wachhäuschen abgebrannt wurde und Trump in seinem Bunker sich versteckte oder in seine Ranch ausgeflogen werden musste. Genau, und das auch nachher nicht so ganz eingestehen wollte. Und dass sonst auch einfach immer wieder spannende, irgendwie neue ja, Strategien beobachtet werden können, wie das zum Beispiel Laubbläser eingesetzt werden, um den übertriebenen Einsatz von Pfefferspray ja, darauf, sage ich mal, reagieren zu können und nicht dem einfach ausgesetzt zu sein. Und dass auch hier so eine sehr internationalistische Herangehensweise zu beobachten ist und viele Bezüge irgendwie nach Hongkong stattfinden oder auch andere Ecken der Welt, wo ja das letzte Jahr und auch dieses Jahr viele Proteste stattgefunden haben und dort sich dann gegenseitig über unterschiedliche Kanäle beigebracht wird, wie man am besten ja, Tränengasgranaten ausmacht oder sich mit Schildern oder Regenschirmen schützt vor halt Beschuss durch Gummigeschosse oder auch sogar mit scharfer, also mit scharfer Munition schützt man sich nicht mit diesen selbstlosen Schildern vielleicht, aber auf jeden Fall einfach ein Austausch stattfindet und das auch nochmal stellvertretend dafür steht, wie sehr die Polizei weltweit an Unterdrückung beteiligt ist und wie sehr Menschen vereint sind dadurch, dass sie ewig unterdrückt und schikaniert wurden und deswegen auch zu Recht das Bedürfnis haben, sich zu wehren. Ganz aktuell erreichen uns viele News aus Portland. Dort schrieben Leute auch vor wenigen Tagen, seit 54 Tagen nonstop Proteste. Wir hören nicht auf, wir werden nicht aufgeben. Es gab zum Beispiel auch jetzt die Portland Moms, viele Mütter, die mit Helmen auf die Straße gekommen sind. Einen Twitter-Post will ich hier kurz wiedergeben, wo eine an der Beteiligten schreibt, It's my birthday, I just got hit with the less lethal munition in the leg, got tear gassed. We are peaceful, slowly walking away when I was hit from behind. We aren't violent, the authorities are. They won't silence the cause, Black Lives Matter. Wie gesagt, sie ist an ihrem Geburtstag demonstrieren, wurde von nicht tödlicher Munition getroffen und mit Tränengas auch eingedeckt, obwohl sie nur peaceful sich zwischen die Polizei und die Protestierenden gestellt haben, um zu verhindern, dass die Polizei weiter ja, die Menschen angreift. Und eine weitere Stimme, die auch, finde ich, irgendwie die Situation nochmal sehr auf den Punkt bringt, ist ein Interview mit einer afroindigenen ja, Organizerin in Englisch, Lilith Sinclair, die sagt, What we have seen is a continuous escalation in violence against our protesters. But something that is important for us to understand is that here in Portland, we have been facing severe police brutality, even from our local police force, for years, years, years and decades. The movement that we have right now, what is happening in response to, as you mentioned, an international really uprising against police brutality, racism and I would say, even more than that, against oppressive structures, because this isn't just a movement about police brutality. Wie gesagt, es geht nicht nur um Polizeigewalt, und Rassismus, sondern um jegliche unterdrückerische Strukturen, von denen viele Menschen auf unterschiedliche Arten und Weisen betroffen sind. Genau, in Portland wurden die Bundestruppen gerade kürzlich eingesetzt, die eigentlich für den Grenzschutz verantwortlich sind. Das hat auch nochmal viele Wellen geschlagen in den Medien und wurde auch vor Ort von Oberbürgermeisterinnen und Gouverneuren verurteilt, weil das wohl so ein bisschen ein Alleingang von Trump war. Ein Grund, warum diese Grenztruppen da auch mehr oder weniger rechtmäßig eingesetzt werden dürfen, was auch immer das heißen soll, ist, dass es so eine 100-Meilen-Zone um die Grenzen gibt und dass da 2/3 aller Menschen in den USA noch drin leben in dieser Zone. Genau. Die involvierten Truppen haben auch teils anonym schon kritisiert, dass sie nicht dafür herhalten wollen, gegen ihre eigene Bevölkerung eingesetzt zu werden oder auf sie schießen zu müssen. Und sagen auch, dass wenn überhaupt, sie andere Waffen bräuchten und eine andere Ausbildung, da sie nicht dafür ausgebildet sind und es so nicht sein sollte. Hier ist nur kurz noch vielleicht wichtig zu unterstreichen, dass nicht der Fehler gemacht werden sollte, nur diese Federal Officers zu beschuldigen, die auf Bundesebene eingesetzt werden, auch wenn das eine krasse Dimension ist, sondern auch die lokale Repression der Polizei nicht zu vergessen, da auch diese Polizei sich mit diesen Officers genau in den gleichen Kommandozentralen aufhält, um die Niederschlagung des Protests zu organisieren. Und das auf jeden Fall gegen diese ganze Entwicklung. Eine Revolutionary Abolitionist Group und viele andere Gruppen und Kollektive jetzt für den 25. Juli zu einem globalen Bundes- und weltweiten Aktionstag aufgerufen haben mit dem Motto Abolish the Police. Ja, so viel als Update zu der Situation in den USA. Danke. Abolish heißt abschaffen und das kennt Mensch noch vielleicht auch im Kontext der Sklaverei, dass da versucht wurde, mit dem Begriff die Sklaverei abzuschaffen, dass das aber auch voll übertragen wurde jetzt auf die Polizei und wir auch im ersten Teil die Kontinuitäten irgendwie kennengelernt haben. Ja. So, ich komme zum letzten Teil und würde nochmal auch darauf schauen wollen, kurz, was hier passiert ist. In Deutschland eher seit dem Mord an George Floyd. Ja, hier in Deutschland war natürlich auch viel Entsetzen und große Solidarisierung, dann große Debatte darum, ob die deutsche Polizei denn überhaupt rassistisch sei. Oder ob wir dann hier überhaupt ein Problem hätten, dass es ja nicht vergleichbar sei mit den USA. Und es stimmt völlig. Die Situation ist nicht und erst recht historisch nicht vergleichbar. Macht es aber auch, glaube ich, nicht besser für einen Menschen, der durch die Polizei umgebracht wurde oder irgendwie massive Traumata irgendwie erlebt hat oder schikaniert wird täglich auf der Straße. Genau. Es wurden Debatten angestoßen, ob in den Schulen irgendwie mehr irgendwie über Kolonialzeit gelehrt werden sollte. Und es wurde über Denkmäler geredet. Und tatsächlich auch immer wieder hier und da über rassistische Polizeigewalt, warum auch irgendwie mehr Fokus dann nochmal auf die Polizei vorgenommen wurde. Und nichtsdestotrotz hat die Polizei am 18.06., was auch der erste Todestag von Adel B. ist, der in Essen durch die Polizei durch eine geschlossene Tür erschossen wurde. Die Polizei behauptete zwar Gegenteiliges, aber dann kam ein Video raus, was vom Handy gelöscht wurde. Aber der Mensch konnte das über seine Cloud wiederherstellen. Das war ADB in Essen 2019 und an dem gleichen Tag wurden in Deutschland 2 Menschen, vielleicht haben manche das Datum auf den Karten gesehen, erschossen. Und ja, dass auch sonst die Polizei in letzter Zeit und auch vorher schon irgendwie hier nicht nur Positivschlagzeilen macht. Zum Beispiel irgendwie fanden sehr viele Razzien in diversen linken Hausprojekten statt, von Frankfurt über Magdeburg bis nach Bremen und Berlin. Die Kriminalisierung von linken Strukturen und auch jeglichen, in Anführungszeichen, ausländischen Strukturen oder vermeintlich nicht deutschen haben nochmal neuen Aufschwung bekommen nach den Ausschreitungen oder den Nächten in Stuttgart oder der Nacht, wo es dort zu Ausschreitungen kam. Genauso landet eine Klimabewegung im Verfassungsschutzbericht und die Polizei fährt irgendwie wieder in den Hambacher Forst ein. Und gleichzeitig kommen die News über rechte Terrornetzwerke fast täglich rein. Und hier und da findet vielleicht auch mal eine Razzia statt. Aber trotzdem kann dieses NSU 2.0-Netzwerk, was permanent über Jahre von Polizeicomputern Daten von Menschen, von Anwältinnen, von NSU-Angehörigen abruft, oder von linken PolitikerInnen nicht aufgelöst werden. Und wenn dann irgendwie herausgefunden wird, von welchem Computer in Frankfurt diese Daten abgerufen werden, heißt es, dass der Polizist sagt, er wäre es nicht gewesen. Es war irgendwie anders wahrscheinlich. Und das ist die Begründung, warum bei ihm keine Computerdurchsuchung stattfindet, ganz geschweige von einer Hausdurchsuchung. So, während Linke in den unterschiedlichen Städten teils Hausdurchsuchungen bekommen haben, dafür, dass sie irgendwo Black Lives Matter irgendwie auf eine Brücke geschrieben haben. Ja, irgendwie ein trauriger, ein schöner Übergang ist, dass am 5. März bereits der Polizeipräsident in Frankfurt informiert wurde darüber und es aber bis jetzt vor kurzem gedauert hat, bis das beim Innenminister angekommen ist und deswegen, glaube ich, der Polizeipräsident entlassen wurde, was das Problem aber nicht löst. Und dass hier eine Parallele ist zu einem traurigen Funfact, den vielleicht auch manche mitbekommen haben, dass in Sachsen und Leipzig die Polizei über 4 Jahre lang geklaute Fahrräder untereinander intern zu Schnäppchenpreisen verhökert hat und weiterverkauft. Und es ein Jahr lang dauerte, bis das rausgekommen ist, weil da auch zwar nach oben hin die Info weitergegeben wurde, aber erstmal nicht an die Öffentlichkeit gegangen werden sollte. Und das ist halt, wie gesagt, im Vergleich zu anderen Sachen, glaube ich, mehr als vernachlässigbar, aber erschüttert meiner Meinung nach schon das Glauben in irgendwie eine Polizei, die sich an Recht und Ordnung hält und doch eigentlich Vorbild sein sollte und irgendwie, ja, nicht so korrupt ist und Hehlerei betreibt und nie geklaute Fahrräder wiederfindet. Weniger lustig ist auf jeden Fall die Debatte über Racial Profiling, die ja auch viele Schlagzeilen gemacht hat und einfach dem gegenübersteht, dass nach Stuttgart irgendwelche Politiker oder Polizistinnen oder die Polizei da in Baden-Württemberg sagt, es bräuchte eine Stammbaumforschung, um die Herkunft der Täter herauszufinden, um sicherzustellen in AfD-Tonart, wie viel Migrationshintergrund da denn ist, um so umso stärker bestrafen zu können, umso mehr abschieben zu können, umso mehr das Ganze verurteilen zu können. Aber ja, es sei ganz normale polizeiliche Arbeit, während das andere halt eher an dunkle Kapitel der deutschen Geschichte erinnert. Und dass während sowas passiert, halt Seehofer sagt, wir brauchen keine Racial Profiling-Studie, weil es das ja gar nicht gibt oder gar nicht passiert, weil es ja verboten ist, was eine komische Argumentation ist. Und dass wirklich der Vogel noch abgeschossen wurde, dass jetzt, glaube ich, nach nochmal kleineren Ausschreitungen in Frankfurt eine Studie über Gewalt gegen Polizei bevorzugt wird. Und ich will vielleicht nur ganz kurz ein persönliches Beispiel teilen zu dieser Racial Profiling-Geschichte, dass ich an einem Bahnhof von einer größeren Stadt stand, dort 2 Polizisten gesehen haben, wie sie spät abends einen jungen Mann of Color, den ich nicht weiß gelesen habe, kontrolliert haben, vermutlich weil er für sie auch nicht weiß und nicht deutsch aussah, so wie einige andere, die im Bahnhof einfach rumliefen. Und er wurde durchsucht und ich habe mich dazugesellt und ihn gefragt, ob alles okay ist und wurde direkt angepumpt, ich solle zurückgehen. Ich bin direkt einen Schritt zurückgegangen und habe gesagt, dass ich keine Gefahr darstelle. Und ja, sie haben ihn weiter irgendwie angegangen, er soll seine Taschen leer machen und seinen Ausweis zeigen. Und dann meinte ich zu denen, ob das die Debatte um Racial Profiling ja gerade nicht ohne Grund geführt wird. Und daraufhin sagte der eine nur kopfschüttelnd, dieses Wort. Und der andere pumpte mich recht aggressiv und auch so in einem lehrerhaften Ton an, das gibt's nicht. Und in dem Moment fehlten mir mehr als die Worte, weil einfach Welten aufeinander geprallt sind und ich ja nicht darauf klargekommen bin in dem Moment, wie halt weiße Menschen, ganz besonders dann nochmal weiße Polizisten, meinen, eine Deutungshoheit darüber zu haben, was Rassismus ist und wann Menschen Rassismuserfahrungen machen. Und dass es unendlich viele Bücher und ja Forschung zu Racial Profiling gibt und sie einfach behaupten, ja, nee, brauchen wir nicht, haben wir nicht und wir meinen, das wissen zu können. Ja. Ganz zu guter Letzt ist, glaube ich, auch eine hochproblematische Entwicklung und das sollte auch auf keinen Fall vergessen werden, wie die Polizei nach wie vor in Abschiebungen involviert ist und wie auch irgendwie der Folterrat der Europäischen Union da die deutsche Polizei ganz explizit irgendwie gerügt oder kritisiert hat, dass es da oft zu gewaltvollen Übergriffen kam und dass da auch irgendwie jetzt die neue enge Zusammenarbeit mit Frontex auch gar nicht klar geht und im Zuge dessen auch deutsche Bundespolizisten zum Beispiel irgendwie in Lesbos stationiert sind, Griechenland, um dort Abschiebungen in die Türkei mit durchzuführen, ja, was auch gar nicht klar geht. Genauso wie der Polizist von der Wasserschutzpolizei aus Schleswig-Holstein, der 9 Jahre für Frontex gearbeitet hat, um Migrationsabwehr zu betreiben und dann am Ende auch in so einem rechten Terrornetzwerk ist, über die ich, glaube ich, viel zu wenig gesprochen habe oder unausführlich, die ja auch permanent auftauchen und irgendwie ihre Munition und ihren Sprengstoff irgendwie lagern und ihre Anschläge planen, aber irgendwie, ja, das nicht so schlimm zu sein scheint, sonst würde ja irgendwie der Aufschrei auch dort lauter sein. Ja, ich denke, die letzten Beispiele zeigen, dass die Polizei nach wie vor, ja, Bewegungsfreiheit von Menschen einschränkt, nur Interessen von wenigen schützt und auf jeden Fall ungerechte und rassistische gesellschaftliche Verhältnisse aufrechterhält. Und dass wir deswegen auf jeden Fall über eine Notwendigkeit, über die Notwendigkeit einer Differenzierung hinausdenken sollten und auch dahin alles neu zu organisieren, beziehungsweise nicht nur die Polizei und den Verfassungsschutz und auch über neue Formen des Zusammenlebens nachzudenken. Und dazu werden wir auch gleich im letzten Teil noch mehr hören. Und würden jetzt nochmal kurz, wie eben, kurz, ich weiß nicht, ob ich viel überzogen habe, euch murmeln lassen und dann auch gerne ein paar Beiträge, bevor der letzte Teil kommt, und wieder nochmal alle in die Diskussion gehen können. Genau, wir haben ja gerade im Grunde genommen gehört, dass halt Polizei eine Institution ist, die weltweit für Ungerechtigkeit sorgt, die aufhält, die aufrechterhält und verschlimmert. Und deswegen ist es wichtig, den Gelder, Macht und Befugnisse zu entziehen, um etwas anderes aufzubauen. Aber die Frage ist, was wäre das denn dann, was wir anderes aufbauen könnten und wie müssten wir das vielleicht auch aufbauen, damit das anders wird? Wir haben ja aus der Geschichte vorhin schon gehört, dass es auch wichtig ist, in was für einem Kontext etwas entsteht und von wem etwas aufgebaut wird und wie das dann geschieht. Als erstes Beispiel habe ich da Community Accountability und Transformative Justice mitgebracht. Was die Begriffe genau bedeuten, erkläre ich gleich noch. Erstmal würde ich gerne erzählen, dass das halt im Widerstand gegen das industrialisierte Knastsystem in den USA entstanden ist und auch in der kritischen Auseinandersetzung mit weißem Mainstream-Feminismus und der Antigewaltarbeit von staatlichen Institutionen. Und das waren halt überwiegend queere, feministische AktivistInnen und Trans-People of Color, die diese Methodik entwickelt haben, um halt ein Sicherheitskonzept jenseits des Staates aufzubauen. Sie wollten halt gemeinsame Strukturen entwickeln, die Sicherheit vor Gewalt bieten, ohne dabei von Institutionen abhängig zu sein, die Ungerechtigkeit produzieren und reproduzieren. Entstanden ist dabei eigentlich eine Vielfalt von Theorien und Praktiken, die heute halt eher lose unter diesen beiden Begriffen zusammengefasst werden. Und Community Accountability meint kollektive oder gemeinsame Verantwortungsübernahme und Transformative Justice heißt auf Deutsch eben transformative Gerechtigkeit. Grundlegendes Merkmal dieser beiden Ansätze ist ein selbstorganisierter Prozess, der einerseits die Unterstützung von Überlebenden in den Mittelpunkt rückt und andererseits Prävention vor zukünftiger Gewalt bieten soll. Zur Prävention werden die gewaltausübenden Personen sowie ihr Umfeld und ihre Communities dazu bewegt, Verantwortung für die ausgeübte Gewalt zu übernehmen. Umfelder oder Communities können Freundinnenkreise, Nachbarinnenschaften, politische Zusammenhänge, Familien, Kommunen und vieles mehr sein. Und um gemeinsame Verantwortung für diese ausgeübte Gewalt übernehmen zu können, durchläuft eine Community dann einen Prozess, der aus 4 Schritten besteht. Und diese 4 Schritte sind Prävention, Intervention, Wiedergutmachung und Transformation. Ziemlich wichtig finde ich dabei, dass dem Ganzen halt ein ganz anderes Menschenbild zugrunde liegt, wie in unserem Justizsystem. Es wird halt nicht davon ausgegangen, dass es irgendwie gute oder böse Menschen gibt, sondern dass wir in einem komplexen, intersektionalen System von Privilegierung und Unterdrückung leben. Und demnach lassen sich einzelne Gewalthandlungen in Spektren der Gewalt verorten, die von einer strukturellen zu einer individuellen Ebene reichen. Und jede Person kann halt diese Gewalt auf unterschiedliche Art erleben, entlang dieses Spektrums. Gewalt ist dementsprechend eher ein soziales Phänomen und resultiert nicht daraus, dass eine Person böse oder schlecht ist. Und wenn wir uns die Bedeutung dessen wirklich bewusst machen, bedeutet das, uns selbst damit zu konfrontieren, dass wir alle die Fähigkeit haben, Gewalt auszuüben und dass wir alle an Unterdrückungssystemen beteiligt sind. Das ist ein ganz zentraler Standpunkt von dieser Transformative Justice Bewegung. Aber Transformative Justice wurde eben entwickelt, um diese gewaltvollen Beziehungen zu transformieren. Und es geht darum, ein Angebot zu schaffen, sich als Umfeld oder als Community mit emanzipatorischen Ansätzen auseinanderzusetzen, sich dazu zu verpflichten, Schutz, Heilung und Empowerment für Betroffene in den Mittelpunkt des Wirkens zu rücken und zu einer sozialen Transformation beizutragen. In der Transformative Justice Bewegung gibt es auch eine grundlegende Kritik an der Vorstellung von Gerechtigkeit, die ja bei uns meist entlang von Begriffen wie Schuld und Strafe verhandelt wird. Und dort geht es halt viel mehr um Wiedergutmachung. Während halt hier im Justizsystem Gewalt meist mit Inhaftierung und Überwachung oder sogar Psychopharmaka begegnet wird, will Transformative Justice mehr so ein befreiender Ansatz gegenüber Gewalt sein. Und das Ziel ist halt, die Sicherheit und die Verantwortungsübernahme zu gewährleisten, ohne dabei auf Entfremdung, Bestrafung, staatliche oder systemische Gewalt zurückgreifen zu müssen. Dem liegen so drei verschiedene Annahmen zugrunde. Die erste ist, dass staatliche und systemische Umgangsformen mit Gewalt, also das Justizsystem, die Polizei und oftmals auch die Kinder- und Jugendhilfe, an dem Versuch scheitern, individuelle und kollektive Gerechtigkeit zu ermöglichen. Meistens tragen sie eher zum Fortbestand der gewaltvollen Verhältnisse bei. Zweitens ist individuelle Gerechtigkeit und kollektive Befreiung ganz eng miteinander verwoben und sie sind gleichermaßen wichtig und unterstützen sich gegenseitig. Die Erlangung der einen ist daher ohne die andere nicht möglich. Und drittens geschieht Gewaltausübung nicht in einem leeren Raum, sondern es gibt einen Kontext, der Bedingungen schafft, in denen Gewalt erst möglich wird. Und um Gerechtigkeit in individuellen Fällen von Gewalt transformieren zu können, müssen halt diese Bedingungen verändert werden. Bei Transformative Justice geht es also darum, einerseits eine befreiende Politik zu ermöglichen und andererseits die Gerechtigkeit zu gewährleisten. Und der erste Schritt, der dann in so einem Transformative Justice Prozess gegangen wird, besteht halt meistens darin, dass erstmal versucht wird, falls das nötig ist, halt die gewaltausübende Person unmittelbar an der Ausübung der Gewalt zu hindern. Und der zweite Schritt ist, dass sie dann dazu verpflichtet wird, keine weitere Gewalt auszuüben. Und dann geht es halt darum, einen Prozess der Wiedergutmachung einzuleiten und sich dazu zu verpflichten, halt in so einen Transformationsprozess zu gehen. Genau, dafür gibt es so konkrete Beispiele, was so Praktiken von dieser Bewegung dann sind. Das eine nennt sich Healing Circles. Das ist vor allem für Betroffene von Gewalt und ihre UnterstützerInnen, die da über ihre Erfahrungen sprechen und über Möglichkeiten reden, wie damit umgegangen werden kann, was für Handlungsoptionen es gibt, wie eine Wiedergutmachung aussehen könnte für sie. Und das zweite sind sogenannte Accountability Circles, also Verantwortungszirkel, in denen wird eher mit den gewaltausübenden Personen und ihren Umfeldern gearbeitet, aber auch mit betroffenen Personen ab einem gewissen Zeitpunkt. Und da wird dann vor allem darüber geredet, wie sich diese Gewalt ausgewirkt hat und was das mit den Menschen gemacht hat, um dann später eben auch darauf zu gucken, wie ein gemeinsamer Umgang damit aussehen kann. Und so ein sehr wichtiger Part sind halt langfristige Accountability-Treffen, in denen eben die gewaltausübenden Personen ganz lange, ganz intensiv mit ihrem Umfeld an der Transformation arbeiten, in sich selbst, aber auch gemeinsam überlegt wird, wie in der eigenen Community und auch darüber hinaus eine Transformation aussehen kann. Das Problem ist aber ganz häufig, dass halt diese Umfelder, in denen Gewalt geschehen, sich überhaupt nicht als Community begreifen. Das heißt, es muss erstmal so eine Community hergestellt werden. Es muss erstmal ein Bewusstsein geschaffen werden, dass es halt wichtig ist, dass Leute gemeinsam Verantwortung dafür übernehmen, dass diese Gewalt nicht mehr geschieht und Ja, da finde ich auch spannend, also inwiefern wir uns hier vielleicht auch als so eine Community begreifen würden oder was wir dafür bräuchten, um das tun zu können. Ich weiß aber nicht, ob wir das schaffen, darüber heute ausführlich zu diskutieren. Ich würde daher vielleicht eher nochmal zu einem anderen Beispiel gehen von einer Community, die sich als eine solche eben begreift und angefangen hat, selber Verantwortung zu übernehmen. Das sind die Policías Comunitarias in Guerrero in Mexiko. Und das ist, also da gab es ab den 90er Jahren im Grunde genommen den Wunsch, sich halt Formen zu überlegen, wie man der Gewalt, die durch Militär und Polizei geschieht, begegnen kann. Dazu muss man wissen, dass es in Mexiko jedes Jahr zigtausende Morde und Feminizide durch Polizei und Militär gibt und die sich eigentlich absolut sicher sein können, dass ihnen nichts passieren wird, weil die Straflosigkeitsrate bei 99% liegt bei Sicherheitsbeamten in Mexiko. Die Gründung dieser Gemeindepolizeien war dann so ein Ergebnis von sehr langen Aushandlungsprozessen, sehr vielen Abstimmungsprozessen, Diskussionen in zivilgesellschaftlichen Organisationen und vor allem indigenen Gemeinden. Und das Ziel war es halt, die öffentliche Sicherheit wiederherzustellen, weil die Menschen damals der Meinung waren, die kann nicht mehr gewährleistet werden, unter anderem auch, weil Drogenkartelle halt massiv Gewalt ausgeübt haben in ihren Gebieten. Und bereits 2012 gab es dann schon über 500 von diesen GemeindepolizistInnen, die alle ehrenamtlich arbeiten und immer durch Gemeinderäte gewählt werden. Also wirklich an der Basis, also es ist eine an der Basis aufgebaute Struktur. Und mittlerweile sind, glaube ich, über 75 Gemeinden in Guerrero daran beteiligt. Und eben auch 25 Jahre danach existiert dieses System nach wie vor. Also es zeigt sich schon sehr deutlich, finde ich, dass es halt funktioniert. Sonst wäre es ja längst aufgegeben worden. Ja, und einer der Koordinatoren von dieser Gemeindepolizei beschreibt halt das Rechtssystem wie folgt. Unsere indigenen Gesetze zeigen uns, dass Sanktionen nicht Inhaftierungen, sondern Wiedergutmachung des Schadens bedeutet. Denn hier ist es verpflichtend, eine Arbeit zum Nutzen der Gemeinde zu leisten, wenn man gegen unsere Gesetze verstößt und wieder in die Gemeinschaft aufgenommen werden möchte. Es gab auch mal eine Kommandantin von dieser Policía Comunitaria, die hier in Deutschland war, vor einigen Jahren, Nestora Salgado. Und die hat damals auch erklärt, dass Menschen, die ein Delikt begangen haben und das wieder gut gemacht haben, dann in ihre Gemeinden zurückgekehrt sind und dann häufig sogar Feierlichkeiten dazu stattgefunden haben, weil es halt gelungen ist, eine Person wieder einzugliedern, dadurch, dass sie halt eben diesen Wiedergutmachungsprozess durchlaufen hat. Und das finde ich schon ja sehr, sehr spannend, wie das irgendwie so gelingen kann. Ah ja, und was ich auch noch sehr spannend fand, war, dass sie damals erzählt hat, dass eben diese Policías Comunitarias von den Dörfern aufgebaut wurden, von der Basis her entstanden sind, sie dabei aber nie von der Regierung oder so unterstützt wurden, was dann aber auch dazu geführt hat, dass sie die eigentlich aus ihren Gebieten verdrängt haben. Also in den Gebieten, in denen es heute Policías Comunitarias gibt, gibt es halt keine staatliche Polizei mehr. Und diese Policías Comunitarias kämpfen mittlerweile auch gegen den Bergbau, gegen Abholzung und gegen die Verschmutzung von Flüssen. Also da reicht es weit darüber hinaus, einzelne Gewalttaten zu transformieren. Das finde ich auch einen sehr, sehr spannenden Ansatz. Genau, und damit bin ich auch schon am Ende von meiner Vorstellung von Alternativen. Und ich würde vorschlagen, dass wir jetzt vielleicht noch mal eine kleine Murmelrunde machen und dann in die große Diskussion einsteigen, wenn ihr Lust habt. Genau, also die Frage, die hier vorne gestellt wurde, bezieht sich auf den letzten Teil und es geht darum, wie Täterarbeit aussehen kann, halt irgendwie mit Militär oder Polizei, ob das überhaupt realistisch ist, dass sowas überhaupt passieren könnte. Und also ich habe dazu so zwei Gedanken. Der eine ist halt, aus Chiapas weiß ich, dass es halt sehr, sehr viele Zapatistas gibt, die mit SoldatInnen diskutieren, weil da viele SoldatInnen halt genau wie sie Indigene sind und es ganz viel Auseinandersetzung gibt mit ihnen und das teilweise wohl auch Wirkung zeigt. Das finde ich auf jeden Fall spannend. Also und die zumindest sind bereit, in diese Diskussion zu gehen, diese Auseinandersetzung zu gehen. Andererseits glaube ich, dass es halt in Guerrero eben so ist, dass es ja von Communities, von indigenen Gemeinden ausgeht und bei denen ist sozusagen die schärfste Sanktionierung halt der Ausschluss. Aber Militärs und Polizei sind ja nicht Teil ihrer Communities, weshalb die nicht ausgeschlossen werden können und sie halt an der Stelle vielleicht diese Täterarbeit im Grunde genommen ausklammern. Aber ich glaube, dass es halt schon, also in dieser, zum Beispiel in dieser Transformative Justice Bewegung halt Überlegungen gibt, so wie können wir das denn machen? So wie kann das aussehen? Und ich glaube, das Wichtigste an der Stelle ist halt, überhaupt anzufangen, darüber zu reden, anzufangen, sich darüber Gedanken zu machen, wie das aussehen kann, weil niemand von uns kann das wissen, wie das funktionieren wird. Aber wenn wir uns nie damit auseinandersetzen, wird es erst recht nicht passieren. Ich weiß nicht, ob andere noch Gedanken dazu haben, die sie teilen möchten. Genau, wir hatten auch eine Idee, einen Gedanken, den wir gerne in die Diskussion reintragen wollten. Und zwar hätten oder würden wir uns freuen, wenn wir unseren Blick auf die Aktualität richten. Ne? Wie wir das, was wir gerade alles gehört haben, wie wir das ertragen können, wie wir das miterleben können, wie wir uns dem gegenüber angemessen positionieren können. Ne? Wie können wir es zulassen, dass diese Zustände schon seit so langer Zeit anhalten. Und auch was du gesagt hast, was machen wir in den anderen 364 Tagen des Jahres, auf denen wir nicht in Dessau sind, wenn wir da überhaupt sind. Also vielleicht gibt es ja Leute, die so ein paar Ideen oder lebendige Vorschläge haben, wie wir mit diesem Thema heute hier und jetzt umgehen.